Schicksal jetzt selbst in die Hand. Lass mich länger und triff den Sieg jetzt selbst nach dem Rechten, nimm das Schicksal jetzt selbst in die Hand. Unsere Arbeiterhände schaffen Reichtum und Wohlstand, doch wir werden Herren dabei. Denn Fabrikherren hoffen, was wir mühsam erschaffen, darum sind wir bis heute nicht frei. Denn Fabrikherren hoffen, was wir mühsam erschaffen, darum sind wir bis heute nicht frei. Ja, zum Teufel, die Herren, überlebt die Fabriken und zerschlagt ihren Ausbeuterstaat. Seid selbst Herr im Hause und errichtet die starke Diktatur des Proletariats. Seid selbst Herr im Hause und errichtet die starke Diktatur des Proletariats. Auf ihr Arbeiterbrüder, unsere Zeit ist gekommen, rote Fahnen wie wieder im Land. Lass mich länger und richten, sich jetzt selbst nach dem Rechten, nimm das Schicksal jetzt selbst.